Legende. Einen Tag, an dem ich ende, gehe ich von dieser Welt, dann will ich sterben wie ein Held, wie ein Held, wie ein Held, dann will ich sterben wie ein Held, wie ein Held, wie ein Held, dann will ich sterben wie ein Held. Sie sterben bei Zugunglücken, bei Autounfällen und ganz schwarzen Messen. Ein Nachruf in der Zeitung, dann der Grabstein, dann sind sie vergessen. Doch ich sterbe erst als Legende, an dem Tag, an dem ich ende. Gehe ich von dieser Welt, dann will ich sterben wie ein Held, wie ein Held.